Telekom Fernsprecher Pflügerstraße 11 an Radio Apori. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört immer noch eine Beaujolais Rotweinflasche leer, die sich allerdings jetzt nicht mehr in unmittelbarer Nähe des Fernsprechers befindet, sondern auf einer Verkehrsinsel inmitten der Pflügerstraße. Ansonsten hier in der weiteren oder näheren Umgebung der Telefonzelle besonders interessant auch, was bisher noch unterschlagen worden ist, das Café Bistro Europa. Hängt ein Schild im Fenster mit der Aufschrift Kulturverein. Was für ein Kulturverein das ist, habe ich noch nicht herausfinden können. Die Speisekarte, jedenfalls dieser Kasten dafür, wo normalerweise eine Speise- oder Getränkekarte enthalten sein müsste, ist leer, sodass man auch hier keine Hinweise auf die aktuellen Getränke oder Speisen dieses Etablissements bekommt. Links und rechts, also die Seite der Friedelstraße und die Seite der Pflügerstraße, sind die Schilder, die die Aufschrift Europa Café Bistro tragen, zum Teil kaputt. Und auf der Seite der Friedelstraße ist ein in einem Fenster ein merkwürdiger gelber Vorhang bzw. eine Gardine zu sehen, die hier etwas lieblos herunterhängt und irgendwelchen Müll bedeckt. Ansonsten hier in der Pflügerstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.